Bewegung. Schneller hier. Sag, sag, geh durch. Will euch bewegen. Bewegt den Arsch. Lass das machen. Jetzt geht auch schneller. Hey, ein Stopp, Alter. Ich steig das nicht ein.